Gottes Liebe, sie hat keine Grenzen, tiefer ist sie als das tiefste Meer, höher reicht sie als die Sterne glänzen, weiter als die Nebel ziehen einher. Ja, er nahm mich Sünder an und zog mir neue Kleider an, vergab mir alle meine Sünd, und heut bin ich ein Gotteskind. Wohin sich mein Auge auch mag wenden, seh ich seine Allmacht lieb und treu. Jedes Blümlein, jedes Wesen spendet ihm ein Lob, und ich preis ihn aufs Neu. Ja, er nahm mich Sünder an und zog mir neue Kleider an, vergab mir alle meine Sünd, und heut bin ich ein Gotteskind. Gleich dem Herbst durchzog es meine Seele, ach, der Lenz, er war so schnell dahin. Doch heut preis ich ihn aus voller Kehle, kann nur sagen, wie ich glücklich bin. Ja, er nahm mich Sünder an und zog mir neue Kleider an, vergab mir alle meine Sünd, und heut bin ich ein Gotteskind.